Jedenfalls haben die Baufirmen seinerzeit auf Schritt und Tritt neue Schlangennester entdeckt. Es hat buchstäblich von Schlangen gewimmelt. Natürlich haben sie die an den Baustellen abgeschlachtet, sowohl auf der Golfseite als auch zur Bay hin. Aber eine organisierte Vernichtungsaktion gab es erst nach der Sache mit den Bell-Zwillingen. Da sich die gesamte Nordseite des Keys in Privatbesitz befand, hat sich die Bezirksverwaltung als nicht zuständig betrachtet. Also haben die beteiligten Baufirmen einen Trupp zusammengetrommelt und die Schlangenjagd selbst veranstaltet. Ich war damals noch bei Mass Ads und nebenbei Aktienspekulant, deshalb war ich nicht hier. Aber ich habe gehört, dass sie mit mehr als 100 Männern und Frauen losgezogen sind, alle mit hohen Stiefeln und dicken Handschuhen. Von der Stelle aus, wo heute die Schranke ist, haben sie die Biester mit Stöcken aus ihren Verstecken gescheucht und alles, was sich geregt hat, totgeschlagen. Hauptsächlich Klapperschlangen, aber auch Mokassinottern, Ringelnattern, ein paar Kupferköpfe und, man glaubt es kaum, einen waschechten Python. Das heißt, man hat nicht nur die Giftschlangen, sondern auch die ungiftigen Arten getötet? »Die haben Tabula Rasa gemacht«, sagte Greg. »Seitdem sieht man auf Rattlesnake Key praktisch keine Schlangen mehr.« Am selben Abend rief mich Greg an. Ich saß draußen am Pool, schlürfte meinen Gin Tonic und genoss den Sternenhimmel. Er wollte wissen, wie mir das Haus gefalle. Ich sagte, es gefalle mir sehr und bedankte mich nochmals für die großherzige Überlassung. »Obwohl du dir nicht die beste Jahreszeit ausgesucht hast«, sagte er, »jetzt, wo die meisten Touristenattraktionen wegen Corona geschlossen haben. Die beste Zeit ist sowieso Oktober und November. Das hat mir Mrs. Bell auch gesagt, beziehungsweise Ellie.« »Ach, du bist ihr schon begegnet?« »Ja, tatsächlich, das bin ich. Ihr und ihren Zwillingen Jacob und Joseph. Besser gesagt, ich bin ihren jeweiligen T-Shirts begegnet.« Pause am anderen Ende, dann sagte Greg, »Und? Kommst du damit klar? Als ich dir das Haus angeboten habe, dachte ich nicht groß an Donner. Mir kam nicht in den Sinn, was das in dir auslösen konnte.« Und ich wollte das Thema ebenfalls nicht vertiefen, selbst nach all den Jahren nicht. »Schon in Ordnung. Zumal's ja stimmt. Abgesehen von der bewussten Sache ist Ellie Bell wirklich eine nette Frau. Sie will mir Plätzchen bringen.« »Ich sage doch, sowas hast du noch nicht gegessen.« Ich dachte an ihre rotfleckigen Wangen. Sie hat mir versichert, keinen Covid zu haben, die neue Grippe, wie sie das bezeichnet, und hat auch keinen Husten, obwohl sie auf mich nicht gerade einen gesunden Eindruck gemacht hat. Ich dachte an den Zwillingsbuggy mit den leeren Hüllen von Kleidungsstücken. Körperlich, meine ich. Sie sagte was von Zipperlein. »Naja, sie ist weit über 70. So alt schon? Ich dachte Mitte 60.« »Sie und ihr Mann waren die Ersten, die auf der Nordseite gebaut haben, noch während der Präsidentschaft von Carter. Was ich damit bloß sagen will, wenn man einmal so alt ist wie sie, ist die Gewährleistung für manche Teile einfach abgelaufen.« Na, »abgesehen von ihr bin ich niemandem begegnet, aber ich bin ja auch erst 3 Tage hier. Ich habe nicht mal ganz ausgepackt.« Nicht, dass ich allzu viel mitgebracht hätte, ich wollte hauptsächlich lesen. All die Bücher, zu denen ich vor meinem Ruhestand nie gekommen war, mittlerweile schaltete ich auch den Ton aus, wenn im Fernsehen der Werbeblock kam, von mir aus brauchte es das alles nicht mehr zu geben. »Es ist Sommer, mein Lieber. Wenn auch Corona-Sommer natürlich. Sobald du hinter der Schranke bist, gibt es nur noch Elita und dich. Und, Er unterbrach sich. »Und die Zwillinge«, beendete ich den Satz, »Jake und Joe.« »Bist du dir sicher, dass es dich nicht doch belastet? Ich meine, nach allem, was da...« »Nein, tut es nicht. Auch Kindern widerfahren zuweilen schlimme Dinge. Wie Ellie Bell mussten das halt auch Donna und ich durchmachen, aber ich habe damit abgeschlossen.« Was gelogen war, mit manchen Sachen schließt man niemals ab. »Ich hätte da übrigens noch eine Frage.« »Klar, und ich habe die Antwort.« Was mich amüsierte, Greg Ackerman, inzwischen älter und reicher, war immer noch der vorwitzige Klugscheißer von früher. Einmal, wir hatten damals den Werbeetat von Bright, kam er zu einem Meeting mit den Marketingleuten des Getränkekonzerns und aus seinem offenen Hosenstall ragte der typische lange Flaschenhals einer Bright-Cola.